Ja, warum ist dieses Buch entstanden? Wir hatten 2013 hier in Dortmund einen riesen Kahlschlag in der Presselandschaft. Da sind 120 Redakteure bei der Westfälischen Rundschau entlassen worden und genauso viele nebenamtliche Mitarbeiter. Und die Westfälische Rundschau hat seitdem keine eigene Lokalredaktion mehr, sondern die kauft das, was sie lokal publiziert, bei den Ruhrnachrichten ein. Westfälische Rundschau und WAZ, das ist die Funke-Gruppe in Essen, Familienunternehmen auch. Und die Ruhrnachrichten sind eine Dortmunder Familie, Lensing. Und die sind, ich sag mal, ausgerichtet klerikal, sehr konservativ. Und das ist ein Witz, dass wir früher eine blühende Presselandschaft hier hatten und jetzt nur noch quasi einen Lokalteil haben. Und als ich nach Dortmund gekommen bin, Anfang der 70er Jahre, da hatten wir sogar auch noch so alternative Blätter, wie Klüngelkerl, erinnerst dich, wo wir uns als Neudortmunder richtig gut auch von der anderen Seite mal informieren konnten. Ich habe mir dann gedacht, im Jahr 2013, dass wir etwas brauchen, wo einige Sachverhalte ganz einfach auch mal von der anderen Seite nochmal beschaut werden. Wir haben nur jetzt den Lokalteil von den Ruhrnachrichten und daraufhin habe ich den Gewerkschaftsforum do.de, das ist ein Online-Journal, wo mittlerweile über 100 Beiträge veröffentlicht worden sind. Und daraus habe ich dann 48 Artikel genommen, die sich mit der Dortmunder Situation ein bisschen befassen. Und die haben wir dann bei Druckwerk so zusammengestellt und das Buch dann gedruckt. Das Buch wird hier im Laden vertrieben, aber auch wenn ihr Bücherstände macht oder so, dann kann man das auch direkt vor Ort dann nochmal kaufen. Zu einem Schutzgeld hätte ich beinahe gesagt. Wie nennt man das? Schutzgebühr von 4,99 €. Okay, ich habe mir gedacht, dass wir heute Abend vielleicht drei Beiträge aus dem Buch hören. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ja? Das ist rot, da muss ich mal schauen. Okay, das ist gut. Kahlschlag in der Dortmunder Presselandschaft. 27. Juli 2014. In den letzten Jahrzehnten haben sich monopolartige private Medienkonzerne entwickelt, die teilweise von einzelnen Familien beherrscht werden und deren Meinungen auch von den angestellten Journalisten vertreten werden müssen. Ein objektiv berichtender und urteilender Journalismus kann so nicht gewährleistet werden. Die Medienunternehmen sind Dienstleister, die Informationen bereitstellen und gleichzeitig auf Gewinn zielende Betriebe. Mit der Informationsvermittlung wird allerdings immer weniger Geld verdient. Um den möglichst größten Profit zu erzielen, setzen die Medienkonzerne in Deutschland auf Werbung, Sport und seichte Unterhaltung. Sensationsjournalismus trat an die Stelle der Berichterstattung. Jeder schreibt mittlerweile von jedem ab und kann so politische Kampagnen gegenüber Einzelpersonen, Gesellschaftsgruppen und auch Staaten initiieren. Die zunehmende Macht, Konzentration und Kommerzialisierung der Medien wurde noch einmal durch die digitalen Kommunikationssysteme gepusht. Der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung ist die Entlassung von allen 120 Redakteuren und noch einmal so vielen freien Mitarbeitern bei der Westfälischen Rundschau durch die Geschäftsführung im Januar 2013. Seitdem erscheint die Westfälische Rundschau zwar in vielen Städten weiter, aber ohne eigene Redaktion. Den Lokalteil in Dortmund kauft die Westfälische Rundschau genauso wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung WAZ, die auch zur Mediengruppe Funke gehört, von der Konkurrenz der konservativen Ruhrnachrichten ein. Die Ruhrnachrichten erscheinen im Medienhaus Lensing in Dortmund, dessen Geschäftsführer Lambert Lensing-Wolff sich gut mit Kündigungen auskennt. Im Januar 2007 kündigte er der gesamten 19-köpfigen Lokal- und Sportredaktion der Münsterischen Zeitung, die zu seinem Medienhaus gehört. Im Ruhrgebiet kaufte die Funke-Gruppe, früher WAZ-Konzern, eine Zeitung nach der anderen auf und engagierte sich nach 1989 verstärkt im Osten Europas. Für die Ausweitung des Geschäfts auf dem Balkan wurde Bodo Hombach in die Geschäftsführung des WAZ-Konzerns Funke Mediengruppe berufen. Er hatte vorher die Position des EU-Sonderkoordinators für den Stabilitätspakt in Südosteuropa inne und war als Vorsitzende der sogenannten Regionaltables zuständig für die Koordination der drei Arbeitsgruppen der Organisation. Er war dort unter anderem verantwortlich für die Themen Freiheit der Medien, Infrastruktur sowie die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Korruption und Terrorismus. Der richtige Mann also, der seine Beziehungen nutzte, um den dortigen Markt für den WAZ-Konzern aufzurollen. Parallel zu dem stetigen Wachstum einiger weniger Medienkonzerne wird am Personal und am Produkt gespart. Die Zeitungen werden vom Inhalt und vom Umfang her immer dünner. Der Arbeitsdruck steigt, Redaktionen werden heruntergefahren, ausgelagert oder zusammengelegt und die Bezahlung nach Tarif immer öfter umgangen. Dazu kommt, dass die Chefredakteure häufig selbst Co-Geschäftsführer sind, die Anzeigenkunden und die Werbewirtschaft sich auch noch massiv einmischen. Der Traum von der vierten Gewalt ist für viele engagierte Journalisten ausgeträumt. Sie verdingen sich oft nur noch als Einzelkämpfer in den geschrumpften Redaktionen. Sie müssen mit ansehen, dass keiner mehr rausgeht, vor Ort recherchiert, eigene Berichte abliefert oder bei Pressekonferenzen heftig nachbohrt. Sie müssen ertragen, dass die Pressetexte aus den professionellen PR-Abteilungen der Betriebe, Ministerien, Kommunen und Organisationen, die per E-Mail eingehen, eins zu eins übernommen werden. Für den Leser wird die Zeitung dann nur noch langweilig und gleichförmig. Wenn dann noch der Gerhard Schröder zugesprochene kurze Knallersatz kommt, Zitat, zum Regieren brauche ich nur Bild, Bild am Sonntag und die Glotze, Zitat Ende, dann ist es kein Wunder, dass Journalisten an die 29. Stelle von 32 Berufsgruppen rutschen, wenn danach gefragt wird, welche Jobs in Deutschland das höchste Vertrauen genießen. Wenn dann ganze Redaktionen, so wie in Dortmund auch, geschlossen werden, ist der Widerstand bei den Journalisten aber nicht so groß wie bei anderen Berufsgruppen. Das hat aber ganz andere Gründe, wie zum Beispiel den sogenannten Tendenzparagraphen. Im Grundgesetz Artikel 5 Absatz 1 steht, Zitat, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Zitat Ende. Im Betriebsverfassungsgesetz, im 118er Nummer 1, da wird die Geltung der Tendenzbetriebe beschrieben. Da heißt es wörtlich, auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar und überwiegend politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung dienen, finden die Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes keine Anwendung. Was bedeutet das für die Journalisten? Von dem Tendenzparagraphen hatte man sich vormals versprochen, dass bei Einstellungen und Entlassungen von Redakteuren die Verleger ihre eigene Tendenz und somit die Unterschiedlichkeit der Zeitungen wahren sollten, ohne dass der Betriebsrat sie daran hindern kann. Dem Verleger wird das Recht eingeräumt, die politische Ausrichtung der jeweiligen Zeitung festzulegen. Seine Macht erstreckt sich also nicht nur auf die wirtschaftliche, sondern auch auf politische Entscheidungen. Der Verleger kann die politische Richtung der ihm gehörenden Medien bestimmen und seine Redakteure und freien Mitarbeiter verpflichten, in einer bestimmten Art und Stil Texte, Bilder und Filme in einer bestimmten politischen Sichtweise herzustellen. Für die Journalisten gibt es kein Recht, journalistisch und inhaltlich dem Verleger unabhängig von ihm zu sein. Für Betriebe, die im Medienbereich produzieren, beschränkt der Tendenzschutz das Recht auf betriebliche Mitbestimmung, da das Betriebsverfassungsgesetz nur teilweise und das Mitbestimmungsgesetz gar nicht angewandt werden. Heute, da regelrechte Zeitungsmonopole entstanden sind, dient der Tendenzparagraphen nicht mehr der Vielfalt. Er wurde von der Realität eingeholt. Es ist schon die Regel, dass sich der Leser nur noch in einer einzigen Zeitung über das lokale oder regionale Geschehen informieren kann. Der Tendenzparagraf ist längst überfällig und eine Novellierung des Presserechts erforderlich. Vor über 40 Jahren haben dies die Gewerkschaften gefordert. Die Politik hat bisher aber da nicht darauf reagiert, im Gegenteil. Sie hat den Tendenzparagrafen sogar noch vom Betriebsverfassungsgesetz auf das Mitbestimmungsgesetz übertragen. Dass es unter diesen Bedingungen schwer ist, gewerkschaftliche Interessenvertretungen aufzubauen, dürfte jedem von uns klar sein. Organisierung, Mobilisierung, Auseinandersetzung in den Betrieben und Streikbereitschaft sind bei den Journalisten entsprechend gering ausgebildet und ähnlich schwach wie bei den Angestellten in den kirchlichen Tendenzbetrieben auch. In Zeiten, in denen dann die großen Medienunternehmen ihre Betriebe wettbewerbsfähig machen, fehlt dann die Erfahrung der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung im Betrieb, Solidarität unter den Journalisten und die notwendige Kampfbereitschaft. Das hat sich auch in Dortmund gezeigt. Der Protest hat sich erst entfacht, als die Entscheidung schon gefallen war. 120 Redakteure und fast 150 freie Mitarbeiter in den Lokalredaktionen der Westfälischen Rundschau zu entlassen. Die Westfälische Rundschau erscheint nun als Geisterblatt ohne Redaktion. Der Lokalteil wird von den Ruhrnachrichten eingekauft, dem ehemaligen Konkurrenten, der auch politisch anders ausgerichtet ist, als die WR es war. Die SPD-Unternehmensgruppe DDVG ist mit 13% Miteigentümer an der Westfälischen Rundschau und fühlt sich von der Entscheidung der WAZ-Geschäftsführung überrumpelt und rügt, dass nichts mit ihr abgestimmt wurde. In Dortmund hat man jetzt die einmalige Situation, dass zwei Verlage sich eine Zeitung teilen. Für die entlassenen Redakteure war es besonders bitter, als sie erfuhren, dass die Funke Mediengruppe, der WAZ-Konzern, 920 Millionen Euro für den Kauf neuer Zeitungen von der Axel Springer Presse ausgegeben hat. Der Kahlschlag in der Dortmunder Presselandschaft zeigt uns die Notwendigkeit auf, dass die Gewerkschaften, unterstützt von SPD und Die Linke, mittelfristig wieder eine eigene werbungsfreie Massenmedien aufbauen können. Bis es soweit ist, kann man ja öfter mal in www.gewerkschaftsforum-do.de einfach mal reinschauen. Dankeschön. Möchte jemand noch was dazu sagen oder was anmerken? Dann mache ich mal weiter mit etwas ganz anderem, und zwar mit für euch junge Menschen ein zunehmendes Problem, vor allem dann, wenn man sich ein bisschen politisch engagiert. Da ist der Wind in den letzten Jahren hier in Dortmund richtig heftiger geworden, was die Auseinandersetzung mit den Ordnungskräften, ihr habt es ja selber gesehen, was mit eurem Laden hier passiert ist, und wie oft auf welche Seite dann die staatliche Macht hantiert. Und ich habe jetzt einfach mal, also ich habe nicht auf dem Nordmarkt gelebt, soweit ist es noch nicht, aber ganz viele Jahre dort gewohnt und auch gearbeitet. Versucht zu gucken, was läuft denn da eigentlich ab. Und die machen da Sachen, die rechtlich nicht ganz sauber sind. Recht und Ordnung in der Nordstadt, 27. Januar 2015. Ein Bauwagen auf dem Nordmarkt hatte in der Vergangenheit immer gute Gefühle ausgelöst. Entweder stand der Bauwagen oder Container da, um in der Umbauphase Spielmaterial an Kinder und Jugendliche auszuleihen. In ihm wurden sozialpädagogische Angebote mit geschulten Fachkräften durchgeführt oder Drogenabhängige konnten in ihm Rat und Hilfe und sterile Spritzen holen. Nun steht er dort als Symbol für Recht und Ordnung. Damit jeder Nutzer des Nordmarktes sieht, dass nun Schluss mit lustig ist und man ernst macht, wurde er in diesem Jahr genutzt, um von dort aus Personenkontrollen und erkennungsdienstliche Behandlungen öffentlichkeitswirksam mit den Ärmsten der Armen von Dortmund zu inszenieren. Da die Stadt mit ihrer Sozialpolitik in der abgehängten Nordstadt gescheitert ist, schlägt sie nun brutal um sich und bekämpft im Verbund mit der Polizei nicht nur die Armut, sondern die Armen. Es wird Tag und Nacht präsent gezeigt und konsequent, auch bei kleineren Verstößen, soll durchgegriffen werden. Das beginnt mit massiver Polizeipräsenz im Alltagsbild der Nordstadt, geht über martialische, überzogene Polizeieinsätze, auch schon bei Bagatelldelikten, und endet bei den aggressiven Durchsuchungen und Totalabsperrungen ganzer Wohnquartiere mit Hunderten von Einsatzkräften. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal mitbekommen hat. Das ist bisher 4 oder 5 Mal gelaufen, das ist 24 Stunden lang, zum Beispiel das Schleswiger Viertel oder das Münsterstraßenviertel, abgesperrt wird. Keiner kommt raus, keiner geht rein. Immer mehr Menschen werden zu Opfern von Gewalt und Willkür der Ordnungskräfte. Überschrift: Präsenz zeigen. Es wird immer mal wieder die seit Jahren schon ständige Präsenz der Ordnungskräfte im Alltagsbild der Nordstadt erhöht. Und zwar so, dass sich die Einwohner der Nordstadt unter ständigem Verdacht gestellt fühlen. Die Nutzer des Nordmarktes müssen sich gefallen lassen, dass immer wieder Personenkontrollen bei ihnen durchgeführt werden, bei denen Einzelpersonen von bis zu 6 Ordnungskräften umringt sind, Befragungen ausgesetzt werden und Platzverweise bekommen. Als friedlicher Nutzer der Sitzbänke werden sie mal vom südlichen, mal vom westlichen Teil des Platzes verjagt, förmlich weggehetzt. Ganze Teile des Nordmarkts werden ohne Grund geräumt, die Sitzbänke sind leer, nur so. Demonstratives Befahren des Nordmarktes von Polizei und Ordnungsamt sind der Alltag. Die sogenannten Problemgruppen werden auf Trab gehalten. Der Nordmarkt als letzter Rückzugsraum soll für sie unattraktiv gemacht werden. Ihr Unerwünschtsein überhaupt soll demonstriert werden. Das Abriegeln ganzer Quartiere mit Personenkontrollen, keiner kommt rein, keiner geht raus, soll die Tatkraft der Ordnungskräfte unter Beweis stellen. Dazu gehören auch das martialische Auftreten von Polizei und Ordnungskräfte und das öffentlichkeitswirksame Zelebrieren von Durchsuchungen mutmaßlicher Dealer. Endlich können die Angestellten des Ordnungsamtes mit gestellster Brust durch die Nordstadt gehen. Ihre neuen Uniformen haben sie bei der Polizei abgeschaut. Sie sollen ernsthafter und gefährlicher erscheinen. Die grünen Barette und das weiße Hemd waren doch viel zu freundlich. Zu freundlich waren auch die AGH-Ordnungsamtsleute, die man auch noch liebevoll Rotkäppchen nannte. Überschrift: Regeln einhalten. Es gibt immer wieder Schwerpunkteinsätze der Ordnungs- und Polizeikräfte in der Nordstadt mit besonderem Fokus auf dem Nordmarkt und die nähere Umgebung. Als Gründe werden genannt, dass nach überwiegend regelkonformem Verhalten der unterschiedlichen Nutzergruppen, Drogenkonsumenten, alkoholtrinkende Menschen, Zuwanderer aus Südosteuropa, das Verhalten, Zitat, sich zunehmend verschlechtert hätte. Bei so viel Bemühen, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen und die vollkommene Rückendeckung durch die Politik, schießen die Ordnungskräfte schnell über ihr gesetztes Ziel hinaus. Da schaukeln sich dann Stresssituationen zwischen Ordnungskräften und alten Menschen hoch zu einem Katz-und-Maus-Spiel. Wie das Beispiel der 78-jährigen Frau zeigt, der förmlich aufgelauert wurde, um ihr immer wieder Ordnungswidrigkeiten vorzuwerfen, die da lauten: einen Hund verbotswidrig unangeleint ausgeführt zu haben, Kassenzeichen 441-4301 ... mit 48,50 €. Und Kassenzeichen 54-50-317 ... mit 73,50 €. Ihr 16 Jahre alter Hund, alterserlahmt, war jedes Mal ohne Leine hinter der Frau zu ihrem Stammplatz auf dem Spielplatz hergetrottet. Als sie das Tier einige Zeit später ordnungsgemäß angeleint hatte und auf dem Bürgersteig führte, wurde dem Hund vorgeworfen, einen Unfall verursacht zu haben und ihr ein Zwangsgeld in Höhe von 200 €, Kassenzeichen 226-0055, ... auferlegt. 200 €. Der Grund: sie hat vorher schon mal eine Ordnungsverfügung bekommen. Sie hatte gegen die Ordnungsverfügung verstoßen, wo drin steht, ihrem Hund hatte sie, was sie verbrochen hatte, mit mehr als die erlaubten 1,50 Meter Leinenlänge geführt zu haben, sodass der Hund ca. 3 Meter Richtung Straße laufen konnte. Zitat Ende. Die Frau befindet sich im Insolvenzverfahren und muss ihre kleine Altersrente mit der Grundsicherung aufstocken. Um die angeblichen Regelverstöße auf dem Nordmarkt zu unterbinden, können Nordstadtbewohner beobachten, wie Ordnungskräfte mit Hinweistafeln auf Rumänisch und Bulgarisch ausgestattet über den Platz laufen. Falls die Angesprochenen des Lesens nicht mächtig sind, zücken sie Piktogrammtafeln. Das müsst ihr mir vorstellen, ich habe das mitbekommen. Die Darstellung von der sich in der Öffentlichkeit entleerenden Menschen ist entwürdigend. So du nicht. Ja. So wird Vieh dargestellt. Menschen in der Nordstadt braucht man angeblich nicht würdevoll und anständig behandeln. Selbst auf den Bürgersteigen wurden Platzverweise ausgesprochen. Die Personenansammlungen auf den Gehwegen der Mallinckrodtstraße wurden durch die Ordnungskräfte aufgelöst. Fußgänger aus den schrittfahrenden Bullis der Ordnungskräfte werden angesprochen und gemaßregelt und junge Migranten Personenkontrollen unterworfen, denen eine öffentlichkeitswirksame Körperdurchsuchung vorausging. Was hatten diese Jungen verbrochen? Sie sind schneller als üblich gegangen. Also scheinbar geflüchtet. Überschrift: Vom Kampf den Drogen zum Kampf gegen Dealer und Junkies. Nachdem vor einigen Jahren schon die Abhängigen aus der Innenstadt verdrängt wurden und sich nicht mehr öffentlich treffen konnten, da ihr letzter Treffpunkt auf dem Nordbank systematisch zerschlagen wurde, sind viele von ihnen völlig aus dem öffentlichen Bild verschwunden. Die sind weg, sieht man nicht mehr. Sie mussten sich dem Verfolgungsdruck beugen. Kommt es zu größeren Ansammlungen, wie manchmal auf dem Nordmarkt, dem Schleswiger Platz oder der Heroldwiese, wird sofort der Verfolgungsdruck wieder erhöht. Die Menschen sind dann den Drogenfahndern und Strafverfolgern mit den immer neuen Grundrechte einschränkenden Fahndungsmethoden, die das Betäubungsmittelgesetz und die Rechtsprechung mehr oder weniger bieten, ausgesetzt. Schon seit einigen Jahren ist man in der Dortmunder Nordstadt nicht mehr im Kampf den Drogen, sondern kämpft jetzt angeblich gegen die Dealer und die Drogenkriminalität. Laut Watz will auch der erste Polizeihauptkommissar in der Nordstadt, Detlef Rath, dem Drogenhandel den Nährbogen entziehen. Das allerdings nicht allein durch die Polizei, sondern in einem Verbund aus Bürgern, Stadt, Justiz, Staatsanwaltschaft und Polizei. Er sagt, die Kooperation mit der Stadt funktioniere in diesem Bereich sehr gut. Zu der besseren Kooperation hätten zweifelsohne auch die Ordnungspartnerschaften zwischen Stadt und Polizei beigetragen. Bei der Polizei seien nun die verschiedenen Kommissare und Einheiten besser vernetzt, wie die Mitarbeiter der Wache Nord, der Schwerpunkt Einheit Nordstadt, zivilen Einsatztrupp und den Beamten des Rauschgiftkommissariats. Stadt und Polizei gehen gemeinsam vor, nutzen repressive Maßnahmen der Polizei parallel zu ordnungsrechtlichen, baurechtlichen, gewerberechtlichen Maßnahmen der Stadt. Die Stadt Dortmund lässt stolz verlauten, Zitat: Auch wenn die städtischen Einsatzkräfte in einer strafrechtlich relevanten Bekämpfung von Drogenkriminalität keine Eingriffsbefugnisse haben, so unterstützen sie im Rahmen der Ordnungspartnerschaft dennoch die wichtige Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft. Ordnungspartnerschaft und Taskforce Nordstadt, das ist ein Erfolgsmodell. Die Taskforce Nordstadt war 2013 in über 25.000 Einzelfällen aktiv. Zitat Ende. Der Verbund Bürger und Polizei, den Verbund Bürger und Polizei haben einige Bewohner der Nordstadt wohl zu wörtlich genommen. Zum Beispiel schießt die stadtteilbekannte Oma öftermals übers Ziel hinaus oder im Stil der Selbstjustiz wird mit einer Plakataktion ein mutmaßlicher Dealer in die Öffentlichkeit gezogen. Vor allem haben aber die sicherheitspolitischen Offensive von Polizei und Stadt Dortmund nach dem Zuzug von Menschen aus Osteuropa in Verbindung mit den Möglichkeiten des Betäubungsmittelgesetzes bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität mittlerweile die Dortmunder Bewohner der Nordstadt unter Generalverdacht gestellt. Überschrift: Wie der Kampf gegen Dealer und Drogenkriminalität für den einzelnen Menschen aussehen kann. Im März 2014 gegen 21 Uhr taucht in der Münsterstraße in Höhe des Nordpol ein bulliger junger Mann mit Hooligan-Outfit auf, wirft sich unvermittelt auf einen der jungen schwarzen Männer und schlägt ihn zu Boden. Drei junge Leute mischen sich ein und wollen dem Überfallenen helfen. Da gibt der Angreifer sich als Zivilpolizist aus und eine junge Frau, die sich ebenfalls als Zivilpolizistin ausgibt, kommt dazu. Der junge Mann am Boden wird weiter geschlagen und dann verhaftet. Die drei jungen Leute, die dem Opfer helfen wollten, fahren zum Polizeipräsidium, um eine Anzeige gegen den Zivilpolizisten zu stellen. Während die Anzeige aufgenommen wird, bimmelt das Telefon im Polizeipräsidium. Nach dem Telefonat wird der Anzeigerstatter beschuldigt, er solle sich in dem Konflikt zwischen dem schwarzen jungen Mann und dem Zivilpolizisten eingemischt haben und versucht haben, den Verhafteten zu befreien. Gegen den jungen Mann, der Gefangenenbefreiung angezeigt war, wurde im November 2014 verhandelt. Er wurde freigesprochen. Der Richter und der Staatsanwalt lobten ihn noch für seine mutige und uneigennützige Hilfe für das Opfer dieser Polizeiaktion. Das Verfahren gegen den prügelnden Zivilpolizisten wurde vorher schon eingestellt. Überschrift: Kampf der Prostitution. Stolz präsentiert die Rechtsdezernentin von Dortmund, Diane Jägers, im Dezember 2014 den Medien die erfolgreiche Arbeit der Taskforce Nordstadt. Nachdem die Sperrbezirksverordnung im Mai 2011 nicht mehr gilt, wurden 600 Anzeigen gegen Prostituierte, die ihren Drogenkonsum so finanzieren müssen, ausgesprochen. Einzelne Frauen erhielten mehr als 20 Anzeigen. Im Verbund mit typischen Drogendelikten wurden mehrere Frauen zu Haftstrafen von mehreren Monaten bis hin zu 4 Jahren verurteilt. Aktuell sind mindestens 13 Frauen, die als Prostituierte arbeiteten, in Haft. Wer so etwas bilanziert und als Erfolg verkauft, hat in seinem Leben rein gar nichts begriffen. So ein Mensch ist für einen Dezernentenposten schlichtweg ungeeignet. Und wenn dann die Beratungsstelle Koba mal zu viel Partei für die Frauen auf der Straße ergreift, wird sie abgestraft. An die Fleischtöpfe der öffentlichen Förderung darf sie nicht mehr heran. In dieser Runde bekommt eben die evangelische, angepasste Konkurrenz mehr Geld als sonst und alles ist in Ordnung. Überschrift: Neue Fahndungs- und Überwachungsmethoden in Dortmund. Die praktische Handhabe des Betäubungsmittelgesetzes bietet den Strafverfolgern mittlerweile eine Vielzahl von erlaubten und nicht erlaubten Mitteln, wie, jetzt kommt's, Funkzellenauswertungen, elektronische Auswertungen von Datenströmen, Trojaner-Einschleusung, Zugriff auf ausländische Server, Handyüberwachungen, Bewegungsbilder, Wanzeneinsatz, Positionsbestimmung per GPS, IMSI, Catcher, das sind Geräte zum Auslesen von Handys, Observationen, Innenraumüberwachung, heimliche Durchsuchungen, Strukturermittlungsverfahren, Videoüberwachungen, Finanzermittlungen, Verfallsanordnung von Geld- und Wertsachen, Einsatz von V-Leuten, vorgefertigten Sperrerklärungen zu Aktenunterdrückung und vieles mehr. Hierbei sind nicht mehr die Staatsanwälte und Richter die Herren des Verfahrens, sondern der Zoll und die Polizei. Bei ihren konspirativen Aktionen entziehen sie sich weitgehend der Kontrolle. Die Bekämpfung der Drogenkriminalität rechtfertigt für sie das, was sie machen und wie sie es machen. Im Juni 2014 wurde bekannt, dass die Überwachung mit stiller SMS erheblich zugenommen hat. Dortmund ist Spitzenreiter in NRW. Unglaubliche knapp 30.000 Mal wurden diese umstrittene Methode in Dortmund im Jahr 2013 angewandt. Wie viele Handyanschlüsse damit erreicht wurden, liegt im Dunkeln. Weder das Innenministerium in Düsseldorf noch der Polizeipräsident in Dortmund äußern sich dazu. Die Partei Piraten in Dortmund geht nach einer großen Anfrage allerdings davon aus, dass vom Polizeipräsidium Dortmund vom 01.01. bis zum 20.03.2014 allein 20.512 stille SMS entsandt wurden. Wie funktioniert das? Die Handynummer des Überwachten reicht aus, an dieses Handy eine SMS zu senden. Der Empfänger bekommt davon nichts mit, das Handy zeigt nämlich nichts an, aber es nimmt Kontakt zur nächsten Funkzelle auf. So ist dann ganz präzise der Standort bestimmt. Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen, und zwar eine Bilanz von der rechtsstaatlichen Art. Es muss dringend mal genau geprüft werden, inwieweit das Vorgehen gegen Bürger der Nordstadt mit Recht und Gesetz, mit der Verhältnismäßigkeit sowie mit der aktuellen Rechtsprechung überhaupt in Einklang zu bringen ist. So eine Bilanz könnte Frau Jägers aufgrund ihrer Ausbildung, sie hat das zweite juristische Staatsexamen, doch einmal abliefern. Aber lieber droht sie schon jetzt, mal prophylaktisch, sollte sich die Situation wieder zuspitzen, dann wird sie den Bauwagen wieder einsetzen. Und der steht da wieder. So, sollen wir noch einen nehmen? Jo. Ja, das ist auch so gedacht. Das ist auch so gedacht. So, jetzt kommt eine bisschen private Sache. Und die Überschrift heißt: Hilfe, unsere Wohnung wird zur Beute. So entstehen Horror, Geister und Ekelhäuser in der Nordstadt. 10. September 2014. Hört das denn gar nicht auf? Seit über 20 Jahren steht fast täglich in der Tageszeitung im Lokalteil unter Zwangsvollstreckung und Zwangsversteigerung, dass in Kürze eine Wohnung vorrangig in der nördlichen Innenstadt versteigert wird. Besonders schlimm ist es, wenn man erst durch diese Anzeige erfährt, dass es sich dabei um die Wohnung handelt, die man selbst bewohnt. Man fragt sich, wo kommen die ganzen Eigentumswohnungen in der Nordstadt eigentlich her? Ist da nicht etwas in der Wohnungspolitik extrem falsch gelaufen? Hier geht es nicht um die im wahrscheinlich dreistelligen Zahlenbereich angesiedelten Problemhäuser der Nordstadt, sondern um die ganz gewöhnlichen Auswirkungen der Umwandlung in Eigentum in den 1990er Jahren. Die Zockerei mit Wohnraum, mit seinen fatalen Auswirkungen auf die Mieter in der Nordstadt, ist auch eine der Hauptursachen für den Niedergang des Stadtteils insgesamt. Am Beispiel des Hauses in der Scharnorstraße wird das Ganze einmal beleuchtet. Danke. Es handelt sich um ein 10-Familienhaus aus den 1920er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Im Jahr 1999 schrieb die Hausverwaltung Kahlen an alle Mieter des Hauses, dass eine Besichtigung des gesamten Hauses am 21.06.1999 stattfinden sollte. Warum und weshalb wurde nicht mitgeteilt. Zum Ende des Jahres wurde mitgeteilt, dass der neue Eigentümer die IMO im Inventar Grundbesitz GmbH Kastropper Straße 90 in 44357 Dortmund, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Thomas Huster, sei. Als Ansprechpartner bei allen Mietangelegenheiten wurde die IMO Inventar Objektmanagement genannt. Ansprechpartner war hier Herr P. Die Miete sollte ab dem 1.12.1999 an den neuen Besitzer entrichtet werden. Am 15.12.1999 wurde Herr P. im Hausflur angetroffen. Er wollte einen Mieter wegen einer anstehenden Wohnungsbesichtigung ansprechen, die ein Investor übernehmen wollte. Wir mischten uns ein und wollten mehr über die Situation im Haus erfahren. Deswegen wurde dann Herr Huster telefonisch gebeten, zu unserem Haus zu kommen und Auskunft über die Situation zu geben. Herr Huster kam und sagte zuerst, dass unsere Namen ihm sehr wohl bekannt seien und unsere Wohnung für 150.000 D-Mark verkauft worden sei. An einen Investor, der nicht selbst hier wohnen möchte, die leerstehenden Wohnungen im Haus seien auch schon verkauft. Damit wir die Verträge einsehen konnten, bestanden wir auf unserem Vorkaufsrecht. Und der Huster sagte, dass, wenn man von dem Vorkaufsrecht Gebrauch machen würde, wir zu den Konditionen kaufen müssten, wie sie im Vertrag mit dem jetzigen Käufer stimmen. Das Geschäft müsste aber noch bis zum Jahresende über die Bühne gehen, da die Grundbucheintragung schon erfolgt sei. Er kam mit dem Vorkaufsrecht ins Schleudern, ebenso mit unserer Bemerkung der 10-jährigen Kündigungsfrist bei Umwandlung in Eigentumswohnungen in Dortmund. Er wies darauf hin, dass hier die Abgeschlossenheitsbescheinigung für die Wohnungen bereits erteilt seien, bauliche Änderungen an den neuen Eigentumswohnungen seien nicht erforderlich. Aus den uns zugesandten Unterlagen für das Vorkaufsrecht ging dann hervor, das ganze Haus wurde nach Aussage des Vorbesitzers von der Firma IMO Inventar für 550.000 D-Mark gekauft. Das heißt, alle 10 Wohnungen als ein Paket. Der neue Verkäufer, die IMO Inventar, hatte das Haus in Wohneigentum aufgeteilt, um die Abgeschlossenheitsbescheinigung von den zuständigen Behörden zu erhalten. Der Kaufpreis betrug für unsere Wohnung 150.000 D-Mark. Eine jährlich garantierte Mieteinnahme in Höhe von 7.200 D-Mark wurden zugesichert. In dem Vertrag wurde noch eine Baubeschreibung zugefügt, die auf eine umfangreiche Sanierung des Wohnhauses verwies. Thomas Huster hat das gesamte Haus mit Grundstück und 10 Wohnungen für 550.000 D-Mark erworben und innerhalb eines Jahres für 1.500.000 D-Mark weiterverkauft. Da er auch aktiv mit den Investoren zusammengearbeitet hat, das heißt mit den Banken, die verbotene Kopplungsgeschäfte tätigten, waren natürlich noch zusätzliche Provisionen an ihn geflossen. Eine Wohnung, die vorgeblich von dem Angestellten des IMO Inventar gekauft wurde, wurde schnell entkernt und grundsaniert. nicht ohne einen Videofilm über die Bauarbeiten und die fertigen Wohnungen zu drehen, der den Kaufinteressenten gezeigt wurde, die aber die Wohnungen im Hause selbst nicht ansahen, sondern sich auf das Video verließen. Einige Wohnungen, die verkauft wurden, waren gar nicht vermietet. Am 3. Januar 2000 teilten wir Immo Eventa mit, dass wir auf das Vorverkaufsrecht verzichten würden. Da im Verkaufsvertrag aufgeführte Sanierungsarbeiten aber ausblieben und verfiel die Grundsubstanz unseres Hauses weiter. Notwendige Reparaturen wurden von Immo Eventa Objektmanagement trotz mehrmaliger Aufforderung nicht durchgeführt. Mit Hilfe des Mietervereins Dortmund wurden die Reparaturen nochmal eingefordert und eine Mietminderung in Aussicht gestellt. Die Reaktion war eine Abmahnung für uns. Im Juli 2000 kam die erste Mieterhöhung. Im Februar 2001 kam die zweite Abmahnung mit der Begründung, dass wir Unfrieden im Hause stiften. Als nächstes sollte die Kündigung erfolgen. Hintergrund des Unfriedens war, dass wir fällige Sanierungen, Reparaturen, Übergabeprotokolle, Verbleib unserer Kaution und seit 3 Jahren überfällige Mietnebenkostenabrechnungen eingefordert hatten. Im Mai 2001 erhielten wir ein Schreiben von Immo Eventa, dass die Immo Eventa Objektmanagement GmbH nicht mehr für den Einzug der Mietzahlung zuständig sei und die Miete direkt an den Eigentümer der Wohnung gezahlt werden müsste. Ein Eigentümerblatt mit den Daten eines Ehepaars war beigefügt. Am 1. Juni 2001 erhielten wir Post von der MH Finanz Consult GmbH, Langenackerweg 12 in 97762 Hammelburg, in dem stand, dass die Miete nicht mehr an das Ehepaar aus München, sondern an einen Herrn aus Elfershausen zu überweisen sei. Die MH Finanz Consult GmbH gab an, dass der Herr aus Elfershausen die Wohnungen von der MH Finanz Consult erworben habe. Mit dem Schreiben wurde deutlich, dass die ganzen Eigentumsverhältnisse im Haus nicht stimmten. 2 Wochen später bekamen wir Besuch von 2 Männern der Katzmeier und Ziemen GmbH Breslauer Straße 3b in 86899 Landsberg, die ausgaben, von einer großen bayerischen Bank beauftragt zu sein, sich über die Wohnung und das Haus zu informieren und zu begutachten. So wurde das Chaos immer größer. Einige Mieter hatten das Haus schon bereits verlassen und immer mehr Wohnungen standen leer. Eigentumsverhältnisse, Ansprechpartner, Hausenergieversorgung etc. alles war nicht geregelt. Auf Anraten des Mietervereins hatten wir die Miete um 50% gekürzt. Handwerksbetriebe weigerten sich für uns zu arbeiten, da das Haus als Insolvenzhaus bekannt wurde und keine Zahlungen an die Handwerksbetriebe zu erwarten war. In einem Schreiben wurden wir informiert, dass die Hausverwaltung durch den Beschluss der verbliebenen Eigentümer auf der Eigentümerversammlung an eine alteingesessene Haus- und Wohnungsverwaltung in Castrop-Rauxel zum Jahreswechsel übergeben werden sollte. Am 13. Dezember 2001 stand in der Lokalpresse als Bekanntmachung, Zitat, in dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der Immo Eventa Objektmanagement GmbH Castroper Straße 19 44357 Dortmund, vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Huster, Geschäftszweig, Haus- und Wohnungsverwaltung ist der Eröffnungsantrag der Schuldnerin rechtskräftig mangels Masse abgewiesen worden. Aktenzeichen 252 IN 53 aus 01, Amtsgericht Dortmund, Zitat Ende. Herr Huster war aber weiterhin im Immobiliengeschäft tätig, allerdings als Angestellter seiner Ehefrau. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub zum Jahreswechsel 2001-2002 trafen wir in der Nachbarwohnung, die seit längerer Zeit nicht vermietet war, 5 obdachlose Jugendliche an. Sie hatten sich dort eingerichtet und hüteten ein offenes Feuer, da Gas und Strom abgestellt war. Nach einiger Diskussion verließen sie die besetzte Wohnung. Mittlerweile zeigte sich schon der Verfall des Hauses und einzelner nicht bewohnter Wohnungen. Der Hinterhof mit ehemaliger Rasenfläche war völlig verwildert und das Dornengestrüpp und Buschwerk wucherte über 2 Meter hoch. Im ersten Schreiben der neuen Hausverwaltung wurde uns erneut ein weiterer Eigentümer für unsere Wohnung benannt, den wir aber bisher gar nicht kannten. Ein Jahr später wurde die Immobilien KG Schröter und Wendt Castrop-Rauxel als Ansprechpartner für Miet- und Hausangelegenheiten genannt. Ein weiteres Jahr später übernahm diese Aufgabe dann die Hausverwaltung Grutzen in Castrop-Rauxel. Die Eigentumsverhältnisse im Haus wurden dann auch geklärt. Unsere Situation, die einige Jahre andauerte, war gekennzeichnet durch permanente Angst, die Wohnung und damit die vertraute Umgebung und soziale Kontakte zu verlieren, unklare Besitzverhältnisse, erhebliche Sicherheitsmängel, zum Beispiel die Haustür war nicht mehr abschließbar, fremde Personen liefen im Haus herum. Über längeren Zeitraum waren wir die einzigen regulären Mieter im Haus. Unsicherheit, ob die Mietkürzung gerechtfertigt war, fehlende Ansprechpartner, keine Reaktion auf Mängelanzeigen, Reparaturanliegen etc., Stigmatisierung als die im Problemhaus verbliebenen Mieter, zeitweise unerträgliche andauernde Umbaumaßnahmen mit Lärm- und Schmutzbelästigung als altbekannte Methode der Entmietung. Teilweise brutale Entmietungsmethoden waren wir ausgeliefert, ständigen Drohungen seitens der Wohnungseigentümer und der Objektverwaltung, dann das Stigma unter Zwangsverwaltung zu stehen, anstehende Zwangsversteigerungen auszuhalten, und bei einer Zwangsversteigerung kann das Mietverhältnis bei Eigenbedarf dann gekündigt werden. Und dass keine Investitionen im Haus und Umfeld mehr getätigt wurden, alles verrottete, alles ging kaputt. Wie ging es dann weiter? Einer der großen Gläubiger des Vermieters, die Deutsche Bank Stuttgart, beantragte die Zwangsverwaltung unserer Wohnung. Wir erhielten Bescheid, dass unsere Wohnung in Beschlag genommen wurde. Endlose Verhandlungen mit dem Zwangsverwalter bezüglich Mietminderung begannen, da auch die erheblichen notwendigen finanziellen Eigenleistungen verrechnet werden mussten, die zum menschenwürdigen Wohnen erforderlich waren. Die angespannte Situation blieb dann einige Monate bestehen, bis das Amtsgericht Dortmund das Verfahren zur Zwangsverwaltung aufgehoben hatte, da die Bank die auferlegten Kostenvorschüsse nicht gezahlt hatte. Alles war wieder offen. Kein Ansprechpartner, keine Sicherheit, kein gar nichts. Dazu kam dann noch, dass über das Vermögen des nun endlich namentlich bekannten Wohnungseigentümers unserer Wohnung in München das Insolvenzverfahren beantragt wurde. Er hatte vor Jahren gleich zwei Wohnungen von der Emo Inventor GmbH erworben. Die zweite Wohnung befand sich im Haus in der Glückauf-Segenstraße. Der Zustand dort ging mehrfach durch die Dortmunder Presse. Einige Monate später wurde ein öffentlich bestellter Sachverständiger durch das Amtsgericht Dortmund beauftragt, den Verkehrswert der Wohnung zu ermitteln. Dieser wollte mit uns einen Termin zur Ortsbesichtigung vereinbaren. Ein Termin kam nicht zustande, da wir wussten, dass ausgiebig Fotos in das Gutachten eingefügt wurden, die im Internet auf der Seite des Amtsgerichtes weltweit eingesehen werden können. Eine aktuell bewohnte Wohnung sollte also öffentlich in allen Einzelheiten gezeigt werden. Der Verkehrswert wurde dann für die angekündigte Zwangsversteigerung ohne Innenbesichtigung erstellt und mit 33.000 Euro beziffert. Im Sommer 2008 wurde die Wohnung im Wege der Zwangsvollstreckung versteigert. Beim Gerichtstermin wurde deutlich, dass sich dort eine illustre Gesellschaft versammelte, die sich gut kannte. Die Stimmung glich einer jährlich stattfindenden Familienfeier. Routiniert wurde dann unsere Wohnung abgewickelt. Versammelt waren die Rechtspflegerin, Protokollantin, Vertreter der Bank und die üblichen Nordstadtbekannten Miethaie, die die Schnäppchen abfischen und teuer weiterverkaufen oder selbst vermieten wollen. Den Zuschlag bekam für 17.000 Euro, so wie erhofft und besprochen, ein junger Mann, der in unserem Haus bereits mehrere Wohnungen ersteigert hatte. Das war auch für uns als Mieter recht, da so eine nachhaltige Lösung für alle unsere Probleme in Angriff genommen werden konnte. Die geschilderte Wohnsituation, in der plötzlich unsere Wohnung zur Beute wurde, war für uns sehr anstrengend und nervenaufreibend. So wie es uns erging, ergeht es sehr vielen Menschen in der Nordstadt, die es ebenfalls trifft. Auch heute sieht man mehrmals wöchentlich in der Presse, dass wieder Wohnungen in der Nordstadt zwangsversteigert werden, ohne dass die Mieter Unterstützung finden. Wir haben oft versucht, unsere prekäre Wohnsituation als wohnpolitisches Problem der Nordstadt im SPD-Ortsverein, in der Gewerkschaft, im Nordstadtforum, im Nachbarschaftsforum des Quartiersmanagement und Arbeitskreise zur sozialen Stadt zu thematisieren. Ohne Erfolg. Niemand war bereit, dieses Thema aufzugreifen. Vielleicht auch deshalb, weil kaum einer der Akteure der Nordstadt als Mieter auch in der Nordstadt wohnt. Oder so wie die frühere Ratsvertreterin der Nordstadt die Seiten gewechselt haben. Sie heißt nun Dr. Hettmeier Immobilien, Doppelpunkt, ihr freundliches Maklerbüro in Dortmund. Lediglich der Mieterverein Dortmund und Umgebung hat uns unterstützt allerdings ohne das Thema als strukturelles Problem öffentlich anzuprangern und zu skandalisieren. Danke. Ja, klatsch ruhig.